Morning. Guten Morgen. Let's continue on the thought from yesterday. Wir machen mit dem Gedanken von Gästen weiter. Why are there people who are not Christians, who are not saved, who are so much nicer than people who are Christians? Warum gibt es Leute, die keine Christen sind, die nicht gerettet sind, die so viel netter als Christen sind? Why are there people who are Christians and who are addicted to sin? And there are people who are not Christians, they are not addicted to this sinful behavior. Warum gibt es Menschen, die Christen sind und die einer Sünde verfallen sind? Und es gibt Leute, die keine Christen sind, die nicht diesen sündhaften Verhaltensweisen verfallen sind. You know, we have to understand that just because a person has not accepted Jesus Christ as their savior and is a sinner by nature. Wir müssen verstehen, dass nur weil eine Person nicht Jesus Christus als Retter angenommen hat und von Natur aus ein Sünder ist, that doesn't mean in expression and behavior that person is bad and the Christian is in expression and behavior good. Es nicht bedeutet, dass diese Person im Benehmen und Verhalten schlecht ist und ein Christ im Benehmen und Verhalten gut ist. Not at all. Überhaupt nicht. So the moment you are in Christ by faith, you are a saint. In dem Moment, du durch Glauben in Jesus bist, bist du ein Heiliger. And before you are in Christ by faith, you are a sinner by nature. Bevor du durch Glauben in Jesus Christus bist, bist du von Natur aus ein Sünder. So how can the devil have any influence upon any single person in this world? Wie kann der Teufel irgendeinen Einfluss auf irgendeinen Menschen auf dieser Welt haben? Nothing changed. Nichts hat sich verändert. No, when man sinned, he did not surrender the authority of the world to the devil. Als der Mensch sündigte, übergab er nicht dem Teufel die Autorität über die Welt. The devil never had authority and the devil never will have authority over this earth. Der Teufel hatte nie Autorität und der Teufel wird nie Autorität über diese Welt haben. God has given man authority and there is no scripture that God has taken the authority away from man. Gott hat den Menschen Autorität gegeben und es gibt keine Bibelstelle, dass Gott den Menschen die Autorität weggenommen hat. You know, man didn't even have the right to give the authority to the devil because he was delegated authority. Die Menschen hatten nicht einmal das Recht, die Autorität dem Teufel zu geben, weil ihnen die Autorität delegiert wurde. So, you have authority over your life and man has authority over this world. Du hast Autorität über dein Leben und die Menschen haben Autorität über diese Welt. Is the devil real? Ist der Teufel real? Yes, and he has a perfectly well established structure. Ja, und er hat eine perfekt etablierte Struktur. And he hates God and he hates you. Und er hasst Gott und er hasst dich. And through this perfectly set up structure, durch diese perfekt aufgebaute Struktur, he's going to try to do everything he can to bring evil into this world. Wird er versuchen, alles zu tun, was er kann, um das Böse in die Welt zu bringen. Remember that. Denk daran. He's evil and all he wants to do is bring evil and destruction. Er ist böse und alles, was er tun will, ist Zerstörung und Böses zu bringen. So can he do that? Kann er dies tun? Can the devil just go and break your car or take away your family? Can he do any of that? Kann der Teufel dein Auto kaputt machen oder dir deine Familie wegnehmen? Kann er dies tun? He does not have any authority to do any of that. Mm-hmm. Not even in the life of a non-Christian. Er hat keine Autorität, irgendetwas davon zu tun, nicht einmal in dem Leben eines Nichtchristen. But yet he wants to control the affairs of this world. Aber ja, er will die Angelegenheiten dieser Welt kontrollieren. He wants to control the affairs even within the church. Er will die Angelegenheiten sogar innerhalb der Gemeinden kontrollieren. He wants to control the affairs of your own life. Er will die Angelegenheiten in deinem eigenen Leben kontrollieren. So how does he do that? Wie macht er das? He does it exactly how he did it in the beginning. Er macht es genauso, wie er es am Anfang getan hat. He has to convince you that what he says is good to do. Er muss dich überzeugen, dass es gut ist, das zu tun, was er sagt. Remember that. Denk daran. He could not come and do anything in the Garden of Eden, nor with Adam and Eve. Er konnte weder im Garten Eden noch bei Adam und Eva etwas bewirken. He had to somehow convince Adam and Eve to do what he wants them to do. Er musste irgendwie Adam und Eva überzeugen, das zu tun, was er tun wollte. After the cross, this has not changed. Das hat sich nach dem Kreuz nicht geändert. That's why Paul warns the church in Corinth in the second letter to the Corinthians in chapter 11, verse 3. Deswegen warnt Paulus die Gemeinde in Korinth im zweiten Korintherbrief 11, Vers 3. He says, I fear lest the devil in his cleverness, in his trickiness, will also deceive you away from the simplicity that is in Christ. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euren Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. You see that? Siehst du das? The devil cannot make a sinner or a saint do anything. Der Teufel kann weder einen Sünder noch einen Heiligen dazu bringen, irgendetwas zu tun. And yet, und doch, if a sinner or a saint surrenders to his thoughts, the sinner and the saint will act the actions of the devil. Wenn ein Sünder oder ein Heiliger sich seinen Gedanken unterwirft, wirft der Sünder oder der Heilige die Taten des Teufels ausführen. That's why there are Christians who are doing dirty work. Deswegen machen Christen schmutzige Geschäfte. Manipulate, control, lie, steal. Manipulieren, kontrollieren, lügen und stehlen. How do they do that? Wie tun sie das? They listen to the words of the devil which he puts through thoughts into their hearts. Sie hören auf die Worte des Teufels, die durch Gedanken in ihre Herzen gelegt wurden. And then they simply choose to act. Und dann entscheiden sie sich einfach zu handeln. So, from morning to night, von morgen bis abends, there are always two kingdoms which are actively opposed to each other. Gibt es immer zwei Reiche, die sich aktiv gegenüberstehen. You know, the kingdom of light and the kingdom of darkness. Das Königreich des Lichts und das Königreich der Finsternis. And these two kingdoms are clashing. Diese beiden Königreiche prallen aufeinander. They are not clashing because God doesn't have authority or the devil has all authority or vice versa. Sie prallen nicht aufeinander, weil Gott keine Autorität hat und Teufel alle Autorität hat oder umgekehrt. They are only clashing here in this earth. In heaven there is no clash. Sie treffen nur hier auf der Erde aufeinander. Im Himmel gibt es kein Zusammenstoßen. Why are these two kingdoms clashing here in this earth? Warum prallen diese beiden Reiche hier auf der Erde aufeinander? Because both of these kingdoms on earth can only be expressed through men. Weil beide Königreiche auf der Erde nur durch Menschen ausgedrückt werden können. And all day long men surrender to the kingdom of light. And other men surrender to the kingdom of darkness. Und den ganzen Tag über unterwerfen sich Menschen dem Königreich des Lichts und andere Menschen unterwerfen sich dem Königreich der Finsternis. So the kingdom clashes. So prallen die Reiche aufeinander. The saddest thing is this. Das Traurigste ist, that all day long people who are in the kingdom of light by the faith of the finished work of the cross. Dass den ganzen Tag lang Menschen, die durch Glauben an das vollbrachte Werk am Kreuz im Königreich des Lichts sind, surrender by giving into the flesh to the lies and the thoughts and the suggestion of the kingdom of darkness. Sich dem Königreich der Finsternis hingeben, indem sie dem Fleisch, den Lügen, den Gedanken und den Anregungen des Königreichs der Finsternis nachgeben. So think about this. Denk darüber nach. There is the Spirit of God desiring for us to surrender to him. Da ist der Geist Gottes, der sich wünscht, dass wir uns ihm hingeben. But doesn't force us. Er zwingt uns nicht. So what happened? Was passiert? People in both kingdoms many times surrender to the wrong authority. Sehr oft unterordnen sich die Leute in beiden Königreichen der falschen Autorität. And now the kingdoms clash. Und nun prallen die Königreiche aufeinander. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.